our friends could use a nice swim. Gerade schulterbreit, ich rutsche durch, Druckausgleich. Hebt die Flossen vor mir und geh duschen in der Dunkelheit. Bin seit Wochen weg, doch wundert keinen, wen denn auch. Alter, ich geh nicht rauf, ich leb den Traum, solange ich hier unten bleib. Nieten, Rost und Starrsinn halten jeden Druck auf, schalt den Funk aus. Ich mein, wohin willst du fallen vom tiefsten Punkt aus? Ich teile mir mit Wirbellosen, die wie Fürsten wohnen. Schnörkellose Würmer bohren sich in dein Gehörgang, werden größer als scheiß Hirntumore. Unter den Blinden ist jedes Auge eines mehr als nötig wäre. Hier kannst du in Symbiose hausen mit Totgeglaubten, während nebenan die Schwefelschlote rauchen. Denn solange die Generatoren laufen und die Reaktoren draußen ohne Pause Strom erzaubern, können die da oben mich nicht verloren glauben. Mein letzter Atemzug wird ständig aufbereitet und schmeckt auch beim tausendeinsten Mal nach Staub und Eisen. Staub und Eisen. Wie eingefasst in Bernstein, konserviert von mehr als ein Sternzeichen, Einsiedlerkrebs. Ankommen, alleine unter Plankton, vom Zeitgeschehen so weit weg, wie's geht, wie's geht. In die Tiefe, ins Dunkel, schnell zugedeckt von Schmerz. Ich verpiss mich in die Ferne, verwische alle Fährten. Ins Abseits, ins Jenseits, zur Kehrseite. Was erleben, lass sie lesen zwischen Leerzeichen. In die Tiefe, ins Dunkel, schnell zugedeckt von Schmerz. Ich verpiss mich in die Ferne, verwische alle Fährten. Ins Abseits, ins Jenseits, zur Kehrseite. Was erleben, lass sie lesen zwischen Leerzeichen. Weltfremd zu sein, scheint mir nach wie vor ein Kompliment zu sein. Geh nicht über los, du kommst direkt aus dem Gefängnis frei. Verschwindest und wirst gänzlich heimisch zwischen Sediment, Gestein im Eis oder der Tiefsee, ist egal. Hauptsache Grenzbereich, Hauptsache ihr kennt sie keinen, dann geht es. Verbrannte Erde im gesamten Wendekreis des Krebses. Menschenfeindlichkeit, so ein Klischee, ich mag sie alle. Nur nicht in meiner Nähe, wie der Vogel, dem Jäger aus der Falle. Und nicht wie aus dem Nest geplumpst, perfekter Sprung ins kalte Wasser, aufgesetzt auf festem Grund. Staub und Mikroplastik aufgewirbelt, bisschen Schaum geschlagen, Gischt und Galle. Meine Schnapsideen brauchen Raum zum Atmen. Ich das Gefühl des Verschlungenwerdens mit Haut und Haaren. Anglerfische sind mein Nachtlicht für die nächsten tausend Jahre. Rausch aus Schlafen, da von Blau zu Schwarz permutiert. Ich will mich in die Schmerz wie ein Hermelin, fern von ihnen. Wie eingefasst in Bernstein, konserviert von mehr als ein Sternzeichen, Einsiedlerkrebs. Alleine unter Plankton, vom Zeitgeschehen so weit weg, wie's geht. In die Tiefe, ins Dunkel, schnell zugedeckt von Schmerz. Ich verpiss mich in die Ferne, verwische alle Fährten. Ins Abseits, ins Jenseits, zur Kehrseite. Was dein Leben, lass sie lesen zwischen Leerzeichen. In die Tiefe, ins Dunkel, schnell zugedeckt von Schmerz. Ich verpiss mich in die Ferne, verwische alle Fährten. Ins Abseits, ins Jenseits, zur Kehrseite. Was dein Leben, lass sie lesen zwischen Leerzeichen.